Es gibt einen Vogel, den haben Matrosen zum Herrscher gekrönt. Er fliegt um die Erde, vom Südpol nach Norden, kein Ziel ist zu weit. Der Albatros kennt keine Grenze. Er segelt mit Würde, durchwandert die Luft, als wäre ein Gott. Er folgt ihren Schiffen auf Hochsee durch Klippen, rauschend sein Flug. Er sucht ihren Weg durch die See. Und krachen die Stürme mit rauer Gewalt auf den Ozean, so unendlich weit. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zur Freiheit der Meere. Doch wenn er gefangen in armdicken Schlingen mit Tücken und List, dann brechen die es trauert das Meer, das den Herrscher vermisst. Gefangen sein heißt für ihn tot. Sklaven der Erde, verhöhnt und geschunden, sie teilten sein Los. Wenn er lag gefesselt, verblutender Mut, gebrochen sein Fluch. Der Albatros war ihr Symbol. Das liegt in die Weite, die endlose Macht. Dann stürmt er ins Freie mit maßloser Kraft. Er schwingt seine Flügel, springt Schlösser und Riegel der Fesseln und thank you. mit Trauer gereiht auf den Ozean, so unendlich weit. Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer zu frei, der Migräne. Thank you.